Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will auf europäischer Ebene gegen Patente auf Nutztiere und Pflanzen vorgehen. Auf die Ergebnisse des biologischen Züchtungsfortschritts dürften keine Patente erteilt werden, auch wenn die klassische Züchtung mit Kreuzung und Selektion durch technologische Schritte ergänzt werde, sagte sie bei einem runden Tisch ihres Ministeriums zum Thema grüne Biopatentierung. Wer von Patenten betroffen sei, müsse den Rechtsweg beschreiten können. Außerdem müssten Privilegien des deutschen Pflanzenzuchtrechts ins europäische Patentrecht übernommen werden. Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeit, geschützte Sorten zur weiteren Zucht zu verwenden. Ziel ist eine Überarbeitung der europäischen Biopatentrichtlinie. Diese Richtlinie erlaubt die Erteilung von immer mehr Patenten auf biotechnische Verfahren. Oft wollen die Antragsteller erreichen, dass auch die daraus hervorgehenden Pflanzen und Tiere mit Patenten belegt sind. Wer sie nutzt, muss dafür zahlen. Unter Umständen erstreckt sich der Patentschutz sogar auf die Endprodukte, also zum Beispiel Mehl oder Gemüse. Bauernverbände, Umweltorganisationen und Kirchen wenden sich seit langem gegen Patente auf Leben. Züchterverbände und die Biotechnologiebranche halten sie dagegen für notwendig für den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft.